Vers. Unabhängigkeit. Ein erstes kann ich, wenn ich nichts zu sagen haben und nichts wissen würde. Dann werde ich von dem sprechen, was gegeben ist und begnüge mich unterdessen mit jenen Menschen, welche auch wirklich da sind. Ein zweites kann ich, wenn die Götter mich vergessen haben, ich alleine bin und keine Hoffnung mehr an mir trage. Dann will ich mit den Menschen sprechen und würde nicht auf meiner eigentlichen Ansicht dabei beharren. Ein drittes kann ich, wenn der Zorn mich getroffen hat und ich gestraft werden soll. Dann veredle ich mein Benehmen bis hin zu einer Verbitterung der Zornigen, damit keine Schuld mich trifft. Ein viertes tue ich, wenn man mir die Gelenke in Fesseln legt. Die Weise singe ich dann, so dass die Fesseln gesprengt werden und ich wieder wandern kann unter den Himmeln. Ein fünftes kann ich, wenngleich das jeder tun können soll. Ich spreche frei von meinen eigentlichen Dingen und greife mir selbst dabei an den Fuß.